blinkst in deine Zeitung, deine Zeitung. Du blinkst in deine Zeitung, deine Zeitung. Du blinkst in deine Zeitung, deine Zeitung. Und lies diese Nachrichten, diese Nachrichten. Deine Zeitungen und lies diese Nachrichten, die deinen Kopf immer weiter ficken. Jeden Tag dieses Spiel mit der gottverdammten Angst, um dich zu manipulieren, alles Schlechte reflektieren. Du blickst in deine Zeitungen und lies diese Nachrichten, die deinen Kopf immer weiter ficken. Jeden Tag dieses Spiel mit der gottverdammten Angst, um dich zu manipulieren, alles Schlechte reflektieren. Lange aufgegeben hab ich jegliche Hoffnung, dass ich diese Welt noch zum besseren Ort verwandelt. Meine Augen sehen den Dreck, ist überall präsent, auf jedem Sender, im TV, in den Zeilen von den Zeitungen. Es geht jegliche Abweichung der Narrative anzuwenden, indem man sie totschweigt oder diskreditiert. Glaubhaftigkeit verliert man im Angesicht der Wahrheit, wenn man Lügen propagiert, um sich daraus Vorteile zu schaffen. In deine Zeitungen und lies diese Nachrichten, die deinen Kopf immer weiter ficken. Jeden Tag dieses Spiel mit der gottverdammten Angst, um dich zu manipulieren, alles Schlechte reflektieren. Du blickst in deine Zeitungen und lies diese Nachrichten, die deinen Kopf immer weiter ficken. Jeden Tag dieses Spiel mit der gottverdammten Angst, um dich zu manipulieren, alles Schlechte reflektieren. Wer Waffen liefert, der beendet keinen Krieg. Wer Klima manipuliert, der kann es am Ende auch nicht schützen. Die Menschen besitzen kein reines Gewissen. Und jene, die es wissen, die schweigen für das Geld. Im Wohlstand zu leben, ist alles, was noch zählt. Ich hab genug von dieser Augsburger-Puppenkiste. Die Strippenzieher siehst du nicht in deinem TV. Mach die Augen auf oder willst du sie für immer schließen? Du blickst in deine Zeitungen und lies diese Nachrichten, die deinen Kopf immer weiter ficken. Jeden Tag dieses Spiel mit der gottverdammten Angst, um dich zu manipulieren, alles Schlechte reflektieren. Du blickst in deine Zeitungen und lies diese Nachrichten, die deinen Kopf immer weiter ficken. Jeden Tag dieses Spiel mit der gottverdammten Angst, um dich zu manipulieren, alles Schlechte reflektieren. Du blickst in deine Zeitungen und lies diese Nachrichten, für Nachrichten, für Nachrichten. Und lies diese Nachrichten, für Nachrichten, für Nachrichten. Und lies diese Nachrichten, für Nachrichten, für Nachrichten. Ich kann dir sagen, diese Welt, sie kotzt mich an. Menschen laufen weiter blind in ihren Untergang. Es ist vorprogrammiert, wenn man sich selber zerstört und die pure Gier den Verstand kontrolliert. Kontrolliert, kontrolliert, kontrolliert, kontrolliert.